irgendetwas ist mit mir heute los. Und seit Stunden frage ich mich bloß, was ist nur der Grund, worin liegt der Sinn, dass ich plötzlich völlig durcheinander bin. Denn ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Gefühl schwankt zwischen Dur und Moll. Aber mit der Zeit wird es mir doch klar, was der Grund für diese Laune war. Es ist nur die Liebe, die mich erfüllt, die mir das Schönste vom Leben bringt. Aber meine Sehnsucht bleibt ungestillt, wenn deine Liebe nicht zu mir dreht. Eine einzige Stunde mit dir allein könnte mir der Himmel